Du weißt doch gar nicht, was bei mir ist. Du weißt doch gar nicht, was ich schon alles durchgemacht habe. Du weißt ja noch nicht mal, wann ich Geburtstag habe oder wie alt ich bin. Merkt man, wie viel du auch von mir weißt. Von hier nach da, von mir zu dir. Bleib hier, bin da, sind hier gefangen. Ich in dein, du in mein, du in mein, ich in dein Arm. Und schlafen muss ich immer und ich immer noch erwacht. Ich in dein, du in mein, mit dir frei in meinem Arm. Du hast und mich am Warten, bis die Tage wieder werden, wie sie früher mal waren. Bis wir die Farben wieder sehen und der Regen dahin kommen. Schönste, was auf Erden existiert. Etwas derart Schönes hab ich zuvor noch nie gesehen. Will dich beschreiben, doch ich merk, dass mir die Worte dazu fehlen. Hey, /Störung. Und seine Mutter zum Acker. Und seine Mutter bis zum Acker. Dir wird nichts mehr. Dir wird nichts mehr. Polizei.